Der Weltbiodiversitätsrat empfiehlt ebenfalls, die Rechte indigener und lokaler Gemeinschaften als wichtigen Beitrag zum Schutz der Arten anzuerkennen. Auch der neue globale Rahmen für Biodiversität sieht eine deutlich stärkere Einbeziehung indigener Gemeinschaften vor. Sie werden in dem 14 Seiten langen Dokument gleich 20 Mal erwähnt und immer wieder als wichtige Akteure im Biodiversitätsschutz hervorgehoben. In der Praxis geschieht das bisher allerdings nicht in ausreichendem Maß. Hier gibt es vor allem auf Länderebene viel nachzuholen. Mehr dazu in Kapitel 7. Generell könnte man sich Modelle vorstellen, nach denen der ökologisch wertvollste Teil eines Naturschutzgebiets weitestgehend frei von menschlichem Einfluss ist und dafür in anderen Teilen eines Parks und darum herum verschiedene Formen nachhaltiger Nutzung gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften möglich sind. 30% der Land- und Meeresfläche zu schützen und davon 30% strikt, also 10% der gesamten Land- und Meeresfläche, wäre aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll. Denn dass Naturschutz, gerade auch in strenger Form, wirkt, ist hinlänglich bewiesen. Erfreulicherweise haben die 30 und die 10% mittlerweile auch Eingang in einige wichtige politische Dokumente gefunden, etwa in die Biodiversitätsstrategie der EU, mit deren Hilfe das Artensterben bis 2030 aufgehalten und umgekehrt werden soll. Dieses Beispiel sollte Schule machen und international zum Standard erhoben werden. In neuen globalen Rahmenabkommen von Montreal wurde zwar das 30x30-Ziel beschlossen, das zweifellos einen Meilenstein im internationalen Naturschutz darstellt, aber 10% streng zu schützen und sich selbst zu überlassen, dazu konnte sich die Staatengemeinschaft nicht durchringen. Mehr dazu in Kapitel 7. Genauso entscheidend ist es, damit Naturschutz seine erwünschte Wirkung entfaltet, an anderer Stelle mehr Miteinander von Mensch und Natur, von Nachhaltigkeit und Nutzung zuzulassen und tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Menschen in und um Naturschutzgebieten Einnahmen und eine sichere Existenzgrundlage verschaffen. Und zwar solche, die über Honigtöpfchen und Kräutersäckchen hinausgehen.